Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Heute Abend unterhalte ich mich über Baugenehmigungen mit Dave Kay, unserem MDL. Hallo Dave Kay. Hallo Tobi. Ja, mal eben vorab, es gibt da ja so eine Geschichte mit einer Baugenehmigung, Datteln 4. Magst du mal eben so stichwortmäßig umreißen, was das Politikum, was es damit auf sich hat und wie der aktuelle Stand ist? Und dann gehen wir dazu über, was es für Neuigkeiten gibt. Ja, der aktuelle Stand, der Verlauf, also Datteln 4 dürfte, ja, ich sag mal, NRW-weit möglichst allen ein Begriff sein. Datteln 4 ist ein Bauwerk, das nach vielfältiger Rechtsauffassung schwarz entstanden ist. Dabei geht es um ein Steinkohlekraftwerk mit einer Leistung von 1055 Megawatt und ich glaube irgendwas um die 380 Megawatt noch Heizleistungsauskopplung, also KWK. Das ist seinerseits damals nicht nach Landesentwicklungsplan gebaut worden. Also es gab halt einen Plan, also ausgewiesene Flächen, wo Kraftwerke hätten entstehen können. Das ist auf einer Fläche entstanden, wo es nicht hätte entstehen dürfen nach Landesentwicklungsplan. Und dann gab es allerhand Gerichtsurteile, Verfahren, die dann letztendlich darin mündeten, dass das Oberverwaltungsgericht hat gesagt hat, jetzt, das könnt ihr so nicht machen. Ist erledigt. Und dass sogar das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, nö, Revision nicht zulässig hier. Schluss aus. Ja, man muss ja ein bisschen da auch ein bisschen drauf rumreiten, denn wir sollen ja so alle gleich sein und gleiches Recht für alle. Das ist ja die Theorie, auch in einem demokratischen Staat. Der Hintergrund ist ja gewesen, dass eine private Familie, viele waren dagegen, aber eine Familie hat tatsächlich den langen Weg auf sich genommen, um zu klagen. Und war schlussendlich damit erfolgreich. Und für uns gilt ja alle, wenn wir ein Häuschen bauen und das zu groß, zu breit, zu dick, zu dünn auf der falschen Stelle, ein bisschen zu weit rechts oder links bauen, dann gibt's einen auf den Deckel. Und das ist in Datteln 4 ja erstmal nicht so gewesen. Tja, da kann ich dir eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich rede momentan, also ich sitze mal wieder über den Unterlagen dazu. Ich sitze mal wieder über dem Urteil und den Deutungen des Urteils. Ich habe mich vorhin mit meiner Freundin unterhalten. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Bebauungsplan? Die arbeitet halt bei einer Behörde und macht da Baugenehmigungen. Und wir haben uns dann halt darüber unterhalten, wie ist denn das mit den Abstandsflächen zwischen zwei Privatgrundstücken und so. Da ist es halt so, 3 Meter ist die Abstandsfläche, die müssen eingehalten werden. Und ja, bei wenigen Zentimetern drüber kriegt man es vielleicht noch hin, aber sobald es irgendwie so zweistellige Zentimeterzahl geht, ist das absolut abhängig davon, ob der Nachbar sagt, das geht in Ordnung oder nicht. Ansonsten reißt du das, was du da gebaut hast, einfach wieder ab. Ja, und wenn ich da mal eben einlenken darf, ungern. Das ist aber eine Sache, ja, ich mach das trotzdem, ist egal. der Unterschied ist ja da, weil du dich da mit dem Nachbarn streitest und nicht mit der Stadt, Gemeinde oder gar dem Bund oder Land. Ja, genau. Aber wenn du natürlich dich an deine Baugenehmigung nicht hältst und deine Dachneigung um 3% anders baust, dann kann es schwierig werden. Und das Beispiel ist, glaube ich, dann für jeden nachvollziehbar. Ja, okay. Von der Seite habe ich es noch nicht betrachtet. Ich betrachte es halt tatsächlich von den Abstandsflächen her. Und da habe ich jetzt vorhin noch im Urteil gelesen, da ging es tatsächlich um die Dimension. Die Wohnsiedlung ist irgendwie 400 Meter davon entfernt und nach Bimsk müsste das quasi 1500 Meter sein. Und das ist natürlich enorm. Also ich habe gerade erklärt, ein paar Zentimeter beim Nachbargrundstück in privaten Wohnlagen. Und hier geht es tatsächlich aufgrund von ja Gefährdungslagen um ja ein Drittel dessen, was eigentlich sein müsste. Stimmt, da hast du recht, das ist doch noch ein schöner Aufhänger. Ja. Insofern ist das ja sehr vergleichbar, weil es ja dann auch um zwei Private geht. Privat insofern, als dass es nicht eine Behörde ist. Und da geht es ja auch dann darum, dass man sich damals ja auch rechtzeitig beschwert hat. Ich glaube, privatrechtlich sieht es so aus und ich bin ja kein Jurist, dass ich, wenn ich dann sofort mich melde und sage, hör mal Kollege, was du da hinbaust, das ist mir zu nah und da stimmt was nicht, dass ich auch einen Anspruch drauf habe, dass es geändert wird. Erst wenn ich sie gewisse Zeit ignoriere, dann hätte ich im Zweifel Anspruch auf eine Rentenzahlung. Aber in diesem Fall hat sich diese Familie ja rechtzeitig beschwert, soweit ich weiß, ne? Ich habe keine anderslautende Information zumindest. Also nach meiner Sichtweise ist das alles rechtzeitig in die Wege geleitet worden und auch begründet in die Wege geleitet worden. Von daher kann man tatsächlich die Frage stellen, woran liegt's jetzt, dass man das politisch durchboxen will? Ist es tatsächlich das, was CDU und FDP uns da glauben machen wollen, dass es sich wichtig für diese Versorgungssicherheit und können gleich nochmal den Aspekt der Energiewende damit reinbringen. Aber sagen wir, bleiben wir mal kurz bei der Versorgungssicherheit. Da sieht es halt so aus, dass Datteln 1 bis 3 Grad in der Duldung laufen, dass die Bahn aus Datteln 1 bis 3 nach wie vor Strom bezieht. Das war ein Bestandteil der Debatte letztes Jahr, die Stromversorgung der Bahn an der Stelle. Und da kann ich ganz klar sagen, also es gab seitens E.ON oder seitens Bahn null, aber auch wirklich null Bemühungen, irgendwie sich darauf einzurichten, dass Datteln 4 vielleicht scheitern könnte. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommt das? Wie kommt das, dass die nicht versuchen, an einer anderen Stelle einen Umrichter für ihre 16 2/3 Hertz zu bauen, wenn doch eigentlich nach der Rechtslage klar ist, dass das Ding da nicht hingehört? Da wird halt so eine Duldung ausgesprochen zum Jahreswechsel, weil die Genehmigungen zum Jahreswechsel ausliefen für 1 bis 3. Und niemand tut was. Die Industrie tut nichts, um dieser Situation vorzubeugen. Und da darf man natürlich die Frage stellen, die Industrie geht halt davon aus, dass die Politik das schon durchwinkt. Und diese Haltung finde ich ehrlich gesagt ziemlich pervers. Ja, im normalen Fall hätte man wirklich Anspruch, dass es abgerissen wird, und wenn es auch nur eine Nachbargarage geht. In dem Fall geht es gleich um ein ganzes Kraftwerk, aber wenn man das mit Ansage macht, die Befürworter argumentieren ja immer so, dass sie sagen, ja, aber es geht ja um ein ganzes Kraftwerk, es geht ja um die Allgemeinheit, und da stelle ich dir die Frage, wie geht da die Allgemeinheit über das Recht des Einzelnen oder nicht, oder wie siehst du das? Das ist eine schwierige Frage. Natürlich geht es in der Gesamtbetrachtung um eine Abwägung, welche Interessen schwerer wiegen. Und das ist ja auch das, was ich gerade versuchte zu erklären. CDU und FDP argumentieren ja mit den Bürgern vor Ort, mit der KWK, mit der Wärmeleitung. Es ist halt die Frage, ob man das so glauben kann, dass da tatsächlich die Bürger irgendwie im Vordergrund stehen, und ich sehe das halt nicht so. Ich sehe halt einen Kraftwerksbetreiber, der irgendwie, ich glaube, 600 Millionen schon in den Bau gesetzt hat, und jetzt gibt's die Politik, die sagt, naja, okay, da sind 600 Millionen schon eingesetzt worden, das können wir ja jetzt nicht irgendwie abreißen. Also ich glaube, die Politik hat da auch ganz klar Angst davor, an der Stelle zu sagen, nee, so läuft das nicht. Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, ja, selbst wenn es jetzt so laufen sollte, was ist denn eigentlich mit den Anwohnern da? Wie geht man denn jetzt mit den Anwohnern um? Es geht ja dabei nicht irgendwie nur um verschmutzte Luft, sondern es geht um Katastrophenszenarien auch dabei. Und da sind diese 400 Meter, die Siedlung davon wegsteht, einfach zu wenig. Und was macht man denn jetzt in so einem Fall? Also wir haben damals in der Diskussion mit Danebot im Landtag, habe ich auch immer mal gesagt, naja, dann müsste man jetzt halt auf E.ON zugehen. Und wenn man das politisch wirklich will, dann muss man an die Anwohner ran. Diese Siedlung, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, die Siedlung gibt schöne Bilder davon, wie nah das Ding da dran steht. Und muss mit denen reden. Kann nicht über deren Köpfe hinweg jetzt einfach ein Zielerweichungsverfahren machen und sagen, jo, das bauen wir jetzt oder das nehmen wir jetzt ans Netz, sondern nein, wenn das tatsächlich kommen soll, müssen diese Bürger, die da wohnen, involviert werden und dann nach allen Regeln der Kunst entschädigt werden, um das irgendwie, also ich würde jetzt, wenn ich in Verantwortung wäre, würde ich sagen, das wird nicht gebaut, wenn die Bürger da vor Ort das nicht wollen, also bitte E.ON, sorgt dafür, dass die Bürger das wollen. Also umsiedeln von mir aus, aber ist ja auch nicht immer ganz einfach. Natürlich, aber verraten dem geneigten Hörer doch mal eben kurz, wer Danebot ist. Danebot ist Hans-Jörg Rohwedder, unser umweltpolitischer Sprecher. Die andere Vokabel benutze ich jetzt nicht. Und der kümmert sich im Landtag als MDL um Umweltfragen. Der sitzt im A17, wo ich Stellvertreter bin. Und der bekommt jetzt auch den Unterausschuss Klimaschutzplan. A17 ist was? Oh, Entschuldigung, ich setze da immer zu viel voraus. Dafür bin ich ja da. Landwirtschaft, Umweltschutz, Naturschutz und Verbraucherschutz. Da sind Danebot und Simone halt regelmäßige Mitglieder. Und ich bin Stellvertreter, und wir haben das da so gelöst, dass ich trotz allem immer dabei bin, weil Simone macht die Verbraucherschutzgeschichte, Danebot macht den Rest, und dann ist noch der Teilaspekt Energie, der immer wieder auf der Tagesordnung ist, und den bearbeite ich in dem Ausschuss, weil Energie halt mein Feld ist. Simone Brandt MDL meinst du? Simone Brandt MDL, ja. Ja, ich muss es ja. Ja, ja. Okay. Ja, da möchte ich noch einen Aspekt beleuchten dabei, denn wenn die Allgemeinheit zu Recht geschützt werden muss, dadurch, dass Einzelne da klagen, darf man ja wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass es tatsächlich auch mit Ansage einfach weitergebaut ist. Das heißt also, die Betreiber des Kraftwerks wussten ganz genau, noch bevor sie angefangen haben, dass es eigentlich zu nah dran ist, richtig? Ja, das ist, also aus meiner Sicht ist das offensichtlich, dass das gewusst sein musste zu dem Zeitpunkt, weil ich denke mal, wenn man so ein großes Vorhaben startet, dann prüft man ja selber auch, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und ich würde sagen, einfach dieser Teilaspekt der Abstandsfläche da muss sofort ins Auge gesprungen sein. Da muss sofort klar gewesen sein, das gibt zumindest Schwierigkeiten. Da müssen wir eigentlich ja genau prüfen, nach welchen Regeln das möglich ist und ob das möglich ist. Und wenn nicht, müssen wir da eine andere Lösung finden. Okay, also der aktuelle Anlass, dass wir uns heute unterhalten, ist ja die Tatsache, dass die Dame, die von Prism nichts wusste, aber hier etwas wusste und etwas verkündet hat. Die Dame hat irgendwas gesagt auf dem Landesparteitag von CDU NRW, aber der Anlass, der verkauft wird, ist das Verfahren im Regionalrat Köln, bei dem gerade Niederaußen durchgewunken wurde. Niederaußen zur Erklärung ist der Boa Plus Block von RWE, der Braunkohleblock, der jetzt also nach allen Regeln der Kunst ja das effizienteste Braunkohlekraftwerk der Welt werden soll. Das hat man auch durchgewunken und beschlossen. Da haben wir als nächstes diesen Block in Datteln. Und ja, jetzt kommt der Aspekt so, der mir so ein bisschen schwer im Magen liegt. Wir bauen gerade massiv Kohlekraftwerke, wo wir eigentlich zusehen sollten, dass wir tatsächlich Wind, Wasser, Solar in die Richtung gehen sollten. Energiewende hatte sich doch der Umweltminister da auf die Fahnen geschrieben. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir manchmal nicht sicher, wie er die Energiewende versteht. Aber das Problem habe ich, glaube ich, generell mit CDU und FDP, dass ja argumentiert wird, auch Datteln 4 wäre ein Beitrag zur Energiewende. Das sehe ich halt eben überhaupt nicht so. Ja, das ist mit Sicherheit sind das beides, also Niederaußen und Datteln 4 jeweils Kraftwerke, die einen hohen Wirkungsgrad erreichen. Aber wenn man mal in die Zukunft guckt, dann bedeutet das, dass diese Kraftwerke beide für mindestens 40 Jahre ihren Rotz in die Luft blasen werden. Und ich halte das einfach nicht für zielführend, über 2050 hinaus noch überhaupt noch irgendwelche fossilen Kraftwerke zu haben. Vielleicht abgesehen von Gaskraftwerken. Also die Idee. Okay, dann lass mich noch an der Stelle nochmal drauf eingehen. Da Angela Merkel sich jetzt ja geäußert hat oder zumindest unterstützt hat, dass Niederaußen durchgewinkt wird, welche Auswirkungen hat das denn jetzt für Datteln? Niederaußen hat erstmal keine Auswirkungen für Datteln, weil Niederaußen ein ganz anderes Verfahren ist. Niederaußen ist ganz normal durchgelaufen, während Datteln ja von vornherein ein Klagefall war. Also der direkte Bezug fehlt mir einfach auch. Deswegen, ich sag mal so, was CDU und FDP da gerade betreiben, ist schlicht und ergreifend Wahlkampf. Die wollen, wie schon in den vergangenen Monaten, dieses Thema Datteln 4 immer wieder auf die Agenda setzen. Es ist immer wieder ist Datteln 4 drauf. Wir reden immer wieder über dieses Kraftwerk. In der letzten Plenarsitzung war Datteln 4 auch schon wieder ein Thema. Und da hat halt Ministerin Kraft ganz klar erklärt, wie das Verfahren läuft mit Datteln 4. Dass die aktuelle Regierung, dass wenn sie das beschlossen haben wollen, also wenn sie das Verfahren machen wollen, tatsächlich das sauber durchlaufen lassen wollen und dass da jetzt überhaupt keine Eile geboten ist. Es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie eine Entscheidung per oppositionellem Antrag herbeizuführen, sondern schlicht und ergreifend das Verfahren läuft. Und wenn es abgeschlossen ist, wird es halt verkündet, wie es ausgegangen ist. Was dabei wichtig ist, ich habe im letzten Plenum gesagt, nach den Regularien haben wir jetzt nicht rausfinden können, welche Ministerien beteiligt sind an der Entscheidung. Fakt ist, die Staatskanzlei ist beteiligt. Und Ergebnis war, dass Frau Kraft halt uns halt gesagt hat, Minister Dün und Minister Remmel sind beteiligt am Verfahren und die treffen die Entscheidung. Da hatte ich natürlich als erstes die Nachfrage, wenn wir schon über Kraftwerke reden, die ja Feinstaub etc. alles in die Luft blasen, haben wir denn eine Gesundheitsministerin, die uns alle vorm Rauchen schützen will? ist denn das Gesundheitsministerium eigentlich nicht in das Verfahren involviert und warum nicht? Und andererseits einfach auch klar die Ansage, naja, wenn Minister Remmel da involviert ist, dann heißt das letztendlich, wenn Datteln 4 gebaut wird, Datteln 4, ja, gebaut ist es ja schon, aber wenn Datteln 4 ans Netz geht, dann hat Remmel auf jeden Fall Ja gesagt. Das ist schon mal ein Ergebnis, das wir haben. Und da kann man die Grünen schon mal fragen, wie denn das so aussieht mit ihrer Umweltpolitik, ob sie das denn noch ja gegenüber ihren ja ihrer Basis verkaufen können. Weil im Landesentwicklungsplan stehen zum Beispiel Grundsätze drin, die sagen, mit dem neuen Landesentwicklungsplan, der wahrscheinlich dann irgendwann nächstes Jahr fertig wird, sollen Kraftwerke einen Wirkungsgrad rein elektrisch von 58% erreichen und bei KWK-Anlagen 75%. Und wenn wir über diese Prozentzahlen reden, dann ist ein eindeutiger Indikator dafür, im Landesentwicklungsplan steht, wir wollen keine Kohlekraftwerke. Da steht ganz klar, mit diesen Zahlen steht da ganz klar drin, wir wollen Gas- und Dampfkraftwerke, aber keine Kohlekraftwerke. Problem ist, es ist als Grundsatz definiert. Und da es ein Grundsatz ist, ist es immer nur eine Abwägungsfrage, ob man jetzt doch Steinkohle- oder Braunkohlekraftwerke noch baut. Das ist also nicht verbindlich, ist nicht als Ziel definiert und damit schon wieder ein zahnloser Tiger. Damit haben wir irgendwie eine schöne Sache in den Landesentwicklungsplan geschrieben, die ja letztendlich für die realen Entscheidungen hinterher keinerlei Relevanz hat. Naja, vor allem ist doch dann auch noch die Frage offen, wann gilt denn hier mal gesprochenes Recht von einem Bundesverwaltungsgericht, war richtig? Bundesverwaltungsgericht hat nur gesagt, Revision nicht zugelassen oder Beschwerde nicht zugelassen. Höchste Urteil, was dazu steht, ist das Oberverwaltungsgericht in Münster. Das hat letztendlich die letzte Rechtsprechung dazu getroffen. Aber es spielt so wie es aussieht, wird ja dann wieder ein neuer Anlauf geplant seitens der Betreiber, das Ding umzusetzen. Und da fragt man sich dann, auch als juristischer Laie muss ich jetzt sagen, stelle ich dir die Frage, wenn du sie denn so aus der Hüfte beantworten kannst, wann ist denn dann mal eine Rechtsprechung endgültig? Entweder darf es da stehen oder es darf da nicht stehen. Also Rechtsprechung ist endgültig, wenn sie dir zu Hause sagen, du bist zu nah am Nachbarn dran, du musst abreißen. Für die Industrie scheinen aus meiner Sicht diese Regeln nicht zu gelten. Wie gesagt, was ja auch moniert wurde, war der Landesentwicklungsplan. Das war keine ausgewiesene Fläche für das Kraftwerk. Und das will man jetzt im Zielabweichungsverfahren korrigieren. Das ist möglich. Das ist ein, sag ich mal, jetzt kein alltägliches, aber ein relativ normales Verfahren. Wobei mir tatsächlich die Frage fehlt, was ist denn mit den Nachbarn? Also das taucht in der Debatte irgendwie überhaupt nicht auf. Ich weiß gar nicht, warum das nicht auftaucht. Wie gesagt, nach dem, was ich zur Beurteilung des Urteils gelesen habe, müssten Abstandsflächen von 1500 Meter drin sein. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Recherche, aber da sehe ich irgendwie eine Diskrepanz, die ich irgendwie geistig nicht auflösen kann. Die Diskrepanz liegt, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, bei ungefähr 5 Kilometern, oder? Nee, es sollen 1500 Meter sein und der Abstand ist irgendwie 400 Meter zur Siedlung. Ja, aber das Kraftwerk wurde rund 5 Kilometer abgesehen von dem, oder was ursprünglich im Landesentwicklungsplan stand, 5 Kilometer davon entfernt gebaut worden sein. Ich meine, das ist ja auch ein kleiner Patzer, ne? Ja, Moment. An der Stelle bin ich vorsichtiger, weil das kann tatsächlich das Zielabweichungsverfahren auflösen. Also Fakt ist ja, wenn man hinguckt, genau hinguckt, Datteln 4 steht, warum steht's da? Es ist im Prinzip der Kanal direkt daneben, es ist die Bahn direkt daneben, das ist, ich sag mal, der Standort ist aus meiner Sicht von E.ON infrastrukturell gewählt und infrastrukturell wahrscheinlich auch gut gewählt. Also das könnte man vermutlich über das Zielabweichungsverfahren tatsächlich auflösen. Was meiner Ansicht nach nicht auflösbar ist, ist das Problem, ja, mit dieser Abstandsfläche zur nächsten Wohnbebauung. Das sehe ich nicht, dass das irgendwie durch den Landesentwicklungsplan geheilt werden kann, oder durch ein Zielabweichungsverfahren. Verstehe ich nicht. Also das müssen wir mal noch genauer hinterfragen auch. Gut, und wir stellen das mal in Frage, das ist die Arbeit der Piraten, deswegen würde ich sagen, ich danke dir einmal dafür, wir halten das mit Datteln 4 ja schon seit langem im Auge und das werden wir auch weiterhin tun und dann schauen wir mal, was im Rahmen des Wahlkampfs mit Datteln 4 passiert und werden das beobachten, vielleicht noch vor dem Wahlkampf einen weiteren Podcast dazu machen. Ich danke dir erstmal, Kai. Sehr Kai gerne. Schmalenbach. Ich glaube, ich habe den Fehler auch gemacht, deinen Namen nicht mal voll zu nennen. Kai Schmalenbach, MDL. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und sag einfach mal bis demnächst. Tschüss. Doch, tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.